für die, die nicht wissen sollen, ich habe in den letzten, weiß nicht, jetzt mittlerweile Wochen oder Monate sind, angefangen, eine Reihe von Vorträgen zu geben über die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Satipatthana, die Praxis, die auch in den verschiedensten Meditationstechniken, Formen hergenommen wird als Grundlage, insbesondere für die sogenannten Vipassana-Traditionen oder Meditationstechniken. Und für die, die es interessiert, die Reihe wird sicherlich irgendwann mal zu haben sein. Heute geht es um den zweiten Teil, wobei ich allerdings schon vier Vorträge gegeben habe über den ersten Teil. Also ich habe einen Vortrag gegeben über die Einleitung, weil die sehr wichtig ist, um überhaupt zu verstehen, welche Grundlagen und Anforderungen da sein sollten, um effektiv Satipatthana, die vier Grundlagen der Achtsamkeit, praktizieren zu können. Und habe dann drei Vorträge gegeben über Körperkontemplation. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist über die Gefühle, Achtsamkeit im Hinblick auf Gefühl. Der dritte Teil ist Achtsamkeit hinsichtlich des Geistes. Und der vierte Teil ist Dhammanupassana, die Kontemplation oder Achtsamkeit bezüglich Dhamma, entweder als Inhalte des Geistes oder als Phänomene generell zu betrachten. Wie gesagt, heute wollte ich über Vedananupassana, Kontemplation der Gefühle, sprechen. Ich werde trotzdem die Einleitung nochmal vorlesen, für die, die nicht da waren, ohne jetzt im Detail darauf einzugehen. Einfach nur, um die Grundlage zu schaffen. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. So habe ich gehört. Einmal hielt sich der Erhabene im Lande der Kuru bei einer Stadt der Kurus namens Kamasadamma auf. Dort richtete er sich folgendermaßen an die Bhikkhus. Ihr Bhikkhus, ehrwürdiger Herr, erwiderten sie. Der Erhabene sagte dieses. Ihr Bhikkhus, dies ist der Pfad, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana, nämlich die vier Grundlagen der Achtsamkeit. Was sind die vier? Ihr Bhikkhus, da verweilt ein Bhikkhu, indem er den Körper als einen Körper betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Herz als Herz betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Er verweilt, indem er Geistesobjekte als Geistesobjekte betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam, nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat. Der Buddha gibt also hier ein Versprechen und sagt, dass dies der Weg ist, der ausschließlich zur Läuterung der Wesen führt, zur Überwindung von Kummer und Klagen, zum Verschwinden von Schmerz und Trauer, zum Erlangen des wahren Weges, zur Verwirklichung von Nibbana. Das ist das Versprechen, was der Buddha hier gibt. Er sagt, dieser Weg kann nirgendwo anders hinführen. Sprich dann die vier Betrachtungen an und sagt, er verweilt, indem er beispielsweise Körper oder Gefühl, Herz oder Geistesobjekte betrachtet, eifrig, wissensklar und achtsam. Eifrig ist die rechte Anstrengung, die dazu führt, dass unheilsame Geisteszustände im Geiste verschwinden und heilsame sich einstellen. Die vier richtigen Anstrengungen. Wissensklarheit ist der Aspekt der Weisheit und Achtsamkeit ist Sati, Geistesgegenwart. Alle drei müssen vorhanden sein. Die Achtsamkeit alleine reicht nicht. Die Weisheit, die uns über den Inhalt des Geistes informiert, ob dieser Inhalt heilsam oder unheilsam ist. Also Sati Panya oder Sati Sampajanya, beide müssen vorhanden sein. Nachdem er Habgier und Trauer gegenüber der Welt beseitigt hat, ist eine Anspielung auf die fünf Hemmungen, die im Idealfall, um effektiv Satipatthana praktizieren zu können, bereits verschwunden sind. Wir alle wissen, dass Samatha und Vipassana in Tandem gemeinsam gleichzeitig praktiziert werden oder erst das eine oder das andere, je nachdem, wie dem auch sei. Die rechte Achtsamkeit als siebter Faktor des achtfachen Pfades ist aber auch als Grundlage für die rechte Sammlung, dem achten Faktor, zu verstehen. Von daher kann man davon ausgehen, dass diese Übung auch dazu dient, diese Hemmungen aufzugeben, zu beseitigen. Und wenn sie beseitigt sind, der Geist sich sammeln kann, wenn man aus der Sammlung auskehrt, kann man eben umso effektiver Satipatthana praktizieren. Ich habe in dem ersten Vortrag über die Extreme gesprochen, die oftmals hier postuliert werden. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Aber der Buddha sagt offensichtlich, dass eine entsprechende Vorbereitung nötig ist. Diese Habgier oder Begierde allgemein ist eine der fünf Hemmungen und Trauer oder Abneigung ist auch eine der Hemmungen. Die müssen zumindest so weit geschwächt sein, dass der Geist neutral bleibt, das Mögen und Nichtmögen den Geist nicht mehr hin und her reißen und zerren, damit der Geist überhaupt in der Lage ist, sich beispielsweise Körper als Körper anzugucken oder Gefühle als Gefühle, Herz als Herz oder Geistesinhalte als Geistesinhalte. Bevor ich jetzt über diesen Teil der Gefühle aus dem Satipatthana Sutta vorlese, würde ich gerne einfach zum Verständnis etwas über Gefühl sagen. Es gibt ein Samyutta, das 36. Samyutta im Samyutta Nikaya in der gruppierten Sammlung, was sich ausschließlich mit Gefühlen befasst. Und daraus wollte ich drei kurze Ausschnitte aus Sutten vorlesen, um ja überhaupt mal etwas über Gefühl zu sagen, weil es oftmals missverständlich sein kann. Das Wort Gefühl, Vedana, das Verb Vedeti, kann sowohl fühlen bedeuten und interessanterweise aber auch wissen und erkennen. Und es gibt eine Sutta, wo der Buddha sagt, ich lehre das Dhamma für den, der fühlt, beziehungsweise für den, der erkennt oder weiß, Vedeti. Und diese Sutten, die ich heute vorlesen möchte, bevor ich über Vedana Nupassana spreche, geben Aufschluss darüber, welchen zentralen Stellenwert Gefühl überhaupt hat. Irgendjemand hat mal gesagt, Gefühl ist alles. Und tatsächlich, wenn wir hinschauen, unser Leben, unsere Welt, unser eigenes Erleben betrachten, es dreht sich alles um Gefühl. Gefühl ist alles. Alles, was wir tun oder nicht tun, tun oder unterlassen wir, um angenehmes Gefühl zu bekommen oder zu erhalten, oder um unangenehmes Gefühl zu vertreiben oder möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Unser ganzes Bestreben, unser ganzes Begehren, und wir wissen, dass Begehren der Ursprung des Leidens ist, richtet sich auf Gefühl. In der Kette der bedingten Entstehung, Paticca-Samuppada, wenn wir diese Reihe kennen, die meisten von euch kennen sie, da ist die Ursache für Gefühl Passa, Berührung, Kontakt. Sinneskontakt ist die unmittelbare Ursache für das Entstehen von Gefühl. Und wir können nicht fühlen. Aus dem einfachen Grund, weil wir nicht berührt werden können. Wir haben einen Körper mit Augen, Ohren, Nase, Mund, Körper, wir haben einen Geist. Und diese sechs Sinne sind sensible Dinge, die werden ständig berührt. Ein Gleichnis, was der Buddha für Passa gibt, ist eine Kuh, der das Fell über die Ohren gezogen worden ist, die also mit rohem Fleisch ohne Haut dasteht. Ist egal, wo die Kuh steht, ob die im Feld steht, im Wald, in der Wiese, auf dem Berg oder im Wasser. Es finden sich immer irgendwelche kleinen Viecher, die an diesem rohen, wunden Fleisch nibbeln und nagen und knabbern. Und geht gar nicht anders. Und genauso ist unser Körper offen für Berührung, für Kontakt. Und wo Kontakt ist, ist Gefühl. Und wo Gefühl ist, ist Begehren. Wenn es angenehm ist, das Begehren danach, das angenehme Gefühl zu erhalten. Wenn es unangenehm ist, davon wegzukommen. Diese drei Gefühle gibt es, ihr Mönche. Welche drei? Angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl, weder angenehmes noch unangenehmes Gefühl. Es gibt also keine gemischten Gefühle. Beim angenehmen Gefühl ist die Neigung zum Begehren zu überwinden. Beim unangenehmen Gefühl ist die Neigung zur Aversion zu überwinden. Beim weder angenehmen noch unangenehmen Gefühl ist die Neigung zur Unwissenheit zu überwinden. Diese Neigungen, Tendenzen sind Dinge, die, von denen der Buddha mal gesagt hat, die auch in einem neugeborenen Kind bereits vorhanden sind. Ein neugeborenes Kind hat keinen Ärger, keinen Hass, hat auch keine Lust und keine Geilheit und ein Kind hat es nicht. Aber die Tendenz, die Neigung dazu ist bereits da. Und in dem Maße, in dem ihr Sinnesapparat angeturnt wird, im Laufe des Lebens entwickeln sich diese Neigungen dementsprechend, wie wir konditioniert werden. Wenn ein Mönch beim angenehmen Gefühl die Neigung zum Begehren, beim unangenehmen Gefühl die Neigung zur Aversion und beim weder angenehmen noch unangenehmen Gefühl die Neigung zur Unwissenheit überwunden hat, nennt man ihn einen Mönch ohne Neigungen. Der recht sieht, der das Begehren abgeschnitten hat, der die Fesseln gesprengt hat, der durch vollkommenes Durchbrechen des Dünkels dem Leiden ein Ende gemacht hat. Es ist leicht zu verstehen, warum bei einem angenehmen Gefühl die Neigung zum Begehren und beim unangenehmen Gefühl die Neigung zur Aversion in uns bestärkt wird. Warum aber jetzt bei einem neutralen Gefühl die Neigung zur Unwissenheit geschürt wird, bedarf vielleicht ein paar Worte, eine Erklärung. Also ein neutrales Gefühl, was weder angenehm noch unangenehm ist, wird vom Buddha oftmals als friedvoll und erhaben betrachtet. Das heißt, dieses friedvolle Gefühl, was nicht in diese Extreme geht, ist ein Gefühl, was wir eigentlich gar nicht so unbedingt wahrnehmen. Wir achten gar nicht darauf. Wir sitzen jetzt hier und wenn wir nicht darauf achten, dann spüren wir nicht, dass unser Hintern auf dem Kissen sitzt oder auf einer Matte. Da ist aber trotzdem Gefühl. Aber es ist ein neutrales Gefühl. Aber weil wir das eben nicht betrachten, nicht bedenken, nicht reflektieren, nicht uns anschauen, wird eben die Neigung zur Unwissenheit durch dieses Gefühl bestärkt. Also die Arbeit oder die Aufgabe, von der der Buddha hier spricht, ist die Bemühung darum, wenn ein angenehmes, unangenehmes oder neutrales Gefühl entsteht, überhaupt erstmal uns dessen gewahr zu sein und dann uns zu bemühen, eben diesen Neigungen zum Begehren, zur Aversion oder zur Unwissenheit nicht nachzugeben. Komme ich vielleicht gleich nochmal drauf zurück. Zweite kleine Sutta. Was, ehrwürdiger Herr, ist Gefühl? Was ist die Ursache von Gefühl? Was ist die Auflösung von Gefühl? Was ist der zur Auflösung von Gefühl führende Pfad? Was ist die Befriedigung bei Gefühl? Was ist die Gefahr in Gefühl? Und was ist das Entfliehen von Gefühl? Diese drei Gefühle gibt es einander, angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl, weder angenehmes noch unangenehmes Gefühl. Durch Entstehen von Berührung ist Entstehen von Gefühl. Also der Kontakt mit, zwischen Sinnesbasis und Sinnesobjekt und da draußen, durch diesen Kontakt, durch diese Berührung entsteht Gefühl. Durch Auflösung von Berührung ist Auflösung von Gefühl. Dieser edle achtfache Pfad ist der zur Auflösung von Gefühl führende Pfad, nämlich rechte Anschauung, rechtes Denken, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenswandel, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Und hier sehen wir das Muster der vier edlen Wahrheiten. Samudaya, Gefühl als Dukkha und das Entstehen von Gefühl. Durch Kontakt und Nirodha, nämlich die Auflösung von Gefühl mit der Auflösung von Berührung und der Weg zum Auflösen von Gefühl als Synonym hier für Dukkha ist der edle achtfache Pfad. Was da, bedingt durch Gefühl, an Glück und Freude entsteht, das ist die Befriedigung bei Gefühlen, bei Gefühl. Dass Gefühle vergänglich, leidvoll der Veränderung unterworfen ist, das ist die Gefahr im Gefühl. Das Beseitigen und Aufgeben von Lust und Begehren nach Gefühl ist das Entfliehen von Gefühl. Der Buddha hat auch mal gesagt, bevor ich noch nicht erwacht war, habe ich Gefühl nicht verstanden, den Ursprung nicht verstanden, die Auflösung nicht verstanden und den Weg dahin nicht verstanden. Ich habe die Befriedigung dabei nicht verstanden, die Gefahr dabei nicht verstanden und das Entfliehen oder das Entkommen dabei nicht verstanden. Und das wiederholt der Buddha für viele andere Dinge, aber unter anderem eben auch für Gefühl. Und wichtig ist eben zu sehen, der Buddha sagt an einer anderen Stelle auch mal, wenn es dieses Glück und diese Freude in Verbindung mit angenehmen Gefühlen nicht geben würde, dann würden die Leute nicht nach sinnlichen angenehmen Gefühlen begehren. Ganz klar. Also der Buddha hat nicht gesagt, dass angenehme Gefühle nicht angenehm sind. Aber er hat auch gesagt, wenn die Gefahr in Gefühlen nicht existieren würde, dann würde auch niemand nach dem Ende von Gefühlen streben. In anderen Worten, die Praxis der Buddha-Lehre zum Auflösen der Gefühle oder zum Auflösen von Leiden findet statt oder beginnt mit der Erkenntnis, dass in diesen Gefühlen Gefahr steckt. Und die Gefahr ist die Tatsache, dass Gefühle vergänglich, leidvoll und der Veränderung unterworfen sind. Und das kommt in der letzten kleinen Sutta noch recht deutlich raus. Diese drei Gefühle gibt es, ihr Mönche. Welche drei? Angenehmes Gefühl, unangenehmes Gefühl, weder angenehmes noch unangenehmes Gefühl. Angenehmes Gefühl ist als leidvoll anzusehen. Unangenehmes Gefühl ist als ein Stachel anzusehen. Weder angenehmes noch unangenehmes Gefühl ist als vergänglich anzusehen. Hat nun ein Mönch das angenehme Gefühl als leidvoll gesehen, das unangenehme Gefühl als einen Stachel und das weder angenehme noch unangenehme Gefühl als vergänglich, dann nennt man ihn einen Mönch, der recht sieht. Er hat das Begehren abgeschnitten, die Fesseln gesprengt und durch vollkommenes Durchbrechen des Dünkels hat er dem Leiden ein Ende gemacht. Und am Ende noch ein kleiner Vers. Wer angenehm als leidvoll sah, als Stachel das, was schmerzhaft ist, vergänglich, was da friedvoll ist, wo weder Glück noch Schmerz besteht, der ist ein Mönch, der richtig sieht. Er hat Gefühle ganz durchschaut. Wer die Gefühle ganz verstand, ist triebfrei schon in diesem Sein, im Dhamma standhaft, unbeirrt, wenn er den Körper niederlegt, als Wissensmeister höchster Art ist er nicht mehr berechenbar oder benennbar. Vielleicht noch eine andere kleine Unterhaltung zwischen dem ehrwürdigen Sariputta und dem Buddha war es, wo der ehrwürdige Sariputta zum Buddha sagt, wie kann denn Nibbana das höchste Glück sein, wenn im Nibbana überhaupt gar keine Gefühle mehr existieren? Und der Buddha hat gesagt, genau das ist das höchste Glück, dass da eben keine Gefühle mehr existieren, weder angenehme noch unangenehme noch neutrale. Und wir können also sehen, die Gefühle in Abhängigkeit an Berührung wechseln ständig. Es gibt kein Gefühl, was wir für immer oder ewig aufrecht erhalten können. Und das ist eben die Gefahr dabei, Gefühle, dadurch, dass sie bedingt sind, immer wieder enden müssen. Natürlich haben die ihre Befriedigung, nämlich in dem Glück und der Freude, die in Verbindung mit diesen Gefühlen entstehen, solange sie bestehen. Aber dann kommt eben immer wieder die Auflösung der Gefühle, wenn der Kontakt abreißt und die Gefühle sich verändern. Und die einzige Möglichkeit, dem zu entkommen, ist eben das Aufgeben von Begehren nach Gefühlen. Und die Übung zu sehen, dass selbst angenehmes Gefühl leidhaft ist, ist natürlich erstmal ein harter Brocken für uns zu schlucken, weil ja, so sind wir eben nicht programmiert. Wir sind unser Leben lang darauf programmiert, angenehme Gefühle entstehen zu lassen. Und die jetzt plötzlich als leidhaft zu sehen, ist natürlich erstmal ein ziemlicher Schock. So. Aber nun ja, so sprach der Erhabene. Und wie Bhikkhus verweilt ein Bhikkhu, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet. Wenn ein Bhikkhu ein angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein angenehmes Gefühl. Wenn er ein schmerzhaftes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein schmerzhaftes Gefühl. Wenn er ein weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl. Wenn er ein weltliches angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein weltliches angenehmes Gefühl. Wenn er ein spirituelles angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein spirituelles angenehmes Gefühl. Wenn er ein weltliches schmerzhaftes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein weltliches schmerzhaftes Gefühl. Wenn er ein spirituelles schmerzhaftes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein spirituelles schmerzhaftes Gefühl. Wenn er ein weltliches, weder schmerzhaftes noch unangenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein weltliches, weder schmerzhaftes noch unangenehmes Gefühl, noch angenehmes Gefühl. Wenn er ein spirituelles, weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl fühlt, versteht er, ich fühle ein spirituelles, weder schmerzhaftes noch angenehmes Gefühl. Es wird also deutlich, dass es darum geht, Gefühl als Gefühl zu sehen, weil in der Regel schmeißen wir halt Gefühl, Körper, Geist, Wahrnehmung, Emotionen, Gedanken, alles zusammen zu einem dicken, fetten Ich und zu einem dicken, fetten Mein Gefühl. Und mit der entsprechenden Vorbereitung aus der Einleitung ist der Geist eben von diesem Trübsal und Begehren hinsichtlich der Welt bereits so weit gelöst, dass der Geist in der Lage ist, relativ neutral zu betrachten, wenn Gefühle entstehen und vergehen. Er kann also sehen, da ist jetzt ein angenehmes Gefühl, da ist ein unangenehmes Gefühl. Und er ist sich auch der neutralen Gefühle bewusst. Und hier macht der Buddha jetzt die wichtige Unterscheidung zwischen weltlichen und, ich weiß gar nicht, was das Pali-Wort ist, Achamedico übersetzt hier mit spirituell, man könnte sagen religiös oder nicht weltlich, ich weiß gar nicht, was das Pali-Wort ist, egal. Ja, es geht aber um Gefühle, die sich aus der Praxis, aus der spirituellen Praxis ergeben, wo eben auch, wie der Buddha hier andeutet, sowohl angenehme als auch unangenehme, als auch neutrale Gefühle entstehen. Und klar, wir wissen, bei den weltlichen angenehmen Gefühlen, das sind eben die weltlichen Gefühle, wie in dieser Sutta beschrieben, durch den Kontakt mit angenehmen Sinnesobjekten, die zu angenehmen Gefühlen führen, das sind die weltlichen angenehmen Gefühle. Die unangenehmen weltlichen Gefühle sind entweder, wenn der Kontakt abreißt, das Gefühl aufhört, oder wenn gar der Kontakt ein Kontakt ist, der zu schmerzhaften Gefühlen führt, und der neutrale Kontakt, den wir normalerweise gar nicht so wahrnehmen, sind eben diese neutralen Gefühle. Während auf der spirituellen Ebene, auf der Ebene der Praxis, entstehen angenehme spirituelle Gefühle durch die ersten drei Vertiefungen. Das heißt, Bhiti oder Bhiti Sukha in der ersten, zweiten und dritten Vertiefung, wo die in verschiedenen Formen auftauchen, also dieses Glück und diese Freude, die in uns entsteht, wenn der Geist sich gesammelt hat, wenn der Geist in Samadhi, in tiefer Meditation ruht, dieses Glück und diese Freude, die dadurch entstehen, sind die spirituelle Freude oder das spirituelle angenehme Gefühl. Das ist die klassische Definition davon. Man könnte vielleicht noch erweiternd sagen, dass dieses Bhiti, also diese Freude, die auch im Zusammenhang mit heilsamen Gedanken beispielsweise zeitweilig in uns aufwallen kann, auch Teil dieser spirituellen angenehmen Gefühle ist. Also wenn ich meinen Geist entsprechend heilsam ausrichte, dann empfinde ich eben diese innere Freude, die eben nicht in Abhängigkeit der fünf Sinnenwelt entsteht, sondern eben eine spirituelle Freude, die aus heilsamen Geisteszuständen rührt. Das unangenehme spirituelle Gefühl in der klassischen Erklärung ist beispielsweise Reue und Scham, aber auch das Gefühl, was daraus entsteht, oh, wann werde ich endlich einer der Arahats sein? Trieb versiegt und endlich am Ende des Pfades angekommen. In anderen Worten, ich begehre nach etwas Hohem, Spirituellem, aber die Tatsache, dass ich es noch nicht erreicht habe, löst natürlich ein Gefühl von Dukkha aus. Aber das ist eben eine Form von Dukkha, von der Buddha sagt, das ist Leiden, was zum Ende des Leidens führt. Kann man also ohne weiteres als spirituelles Leid betrachten. Und ich glaube, die klassische Erklärung für neutrales spirituelles Gefühl ist das vierte Jhana, wo eben Bhiti und Sukha, also diese höchsten Formen des inneren Glücks, bereits gestillt sind und der Geist völlig neutral in diesem tiefsten Zustand der Sammlung verweilt, wo eben auch kein angenehmes Gefühl mehr existiert. Das ist also nur noch Upekkha, Gleichmut und reinste Achtsamkeit. Jetzt kommt der zweite Teil, nämlich der Teil, wo es eben um Einsicht geht. Also hier erstmal, der Buddha jetzt erklärt, worum es geht, nämlich die Gefühle zu betrachten, angenehm, unangenehm, neutral, in den zwei Modi, sprich spirituell und weltlich, und die eben als solche zu erkennen, eben zu verstehen. Ich fühle das, und da ist dieses Gefühl. Auf diese Weise verweilt er, indem er Gefühle innerlich als Gefühle betrachtet, oder er verweilt, indem er Gefühle äußerlich als Gefühle betrachtet, oder er verweilt, indem er Gefühle sowohl innerlich als auch äußerlich als Gefühle betrachtet, oder er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren in Gefühlen betrachtet, oder er verweilt, indem er die Auflösungsfaktoren in Gefühlen betrachtet. Oder er verweilt, indem er die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren in Gefühlen betrachtet. Oder die Achtsamkeit, dass da Gefühle vorhanden sind, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, das für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Und er verweilt unabhängig, haftet an nichts an der Welt an, auf jene Weise verweilt ein Bhikkhu, indem er Gefühle als Gefühle betrachtet. Das ist also der Refrain, der immer wiederkehrt bei all den verschiedenen Satipatthana-Übungen, der Teil, wo es eben um die Einsicht geht. Er verweilt, indem er Gefühle innerlich als Gefühle betrachtet, Gefühle äußerlich als Gefühle betrachtet, innerlich und äußerlich. Innerlich, da habe ich bei den letzten Vorträgen auch einiges zu gesagt, und jetzt wird es eben, man könnte sagen, kompliziert oder kontrovers, weil Acchatang und Bahitang, innerlich und äußerlich, ist in der Regel, innerlich sind die Gefühle, die in meinem Erleben entstehen, äußerlich sind Gefühle, die im Erleben anderer entstehen. Die Frage ist, wenn das der Fall ist, wie kann ich die Gefühle anderer betrachten? Das sind nicht meine Gefühle. Die andere Erklärung oder der andere Erklärungsversuch, den Ajahn Medico hier in den Notizen auch gibt, ist eben die Möglichkeit, dass in der Beobachtung der Gefühle mit entsprechender angrenzender Sammlung oder überhaupt stärkerer Achtsamkeit irgendwann der Punkt kommt, wo die Gefühle nicht mehr ich bin diese Gefühle sind, sondern ich betrachte die Gefühle von außen. Das heißt, ich habe mich mit meinem Geist oder mit meiner Achtsamkeit bereits so weit von den Gefühlen gelöst, dass ich die von außen betrachte. Ich bin mit dieser Erklärung nicht so ganz einverstanden und zufrieden. Liegt aber daran, weil ich eigentlich immer versuche, nicht so viel da rein zu interpretieren. Und in allen anderen Kontexten, ne, ist eben innerlich innerlich und äußerlich äußerlich. So beim Körper, innerlich und äußerlich, war das noch nachvollziehbar. Das heißt, ich kann meinen Körper angucken, ich kann andere Körper angucken, ich kann von anderen Körpern auf meinen Körper schließen, ich kann von meinem Körper auf andere Körper schließen. Da würde ich auch ansetzen im Vedana-Nupassana, weil ich kann von meinen Gefühlen auf andere schließen und ich kann von anderen auf meine schließen. Das heißt, dieser Rückschluss, wenn ich kann zwar die Gefühle anderer nicht selber fühlen, aber es kommt irgendwann der Punkt, wo innerlich und äußerlich zusammenläuft. Und das ist ja genau, warum auch hier wieder steht, er betrachtet Gefühle als Gefühle, sowohl innerlich als auch äußerlich. Wie innen, so außen, wie außen, so innen. Das heißt, irgendwann findet diese Rückkopplung, dieser Rückschluss statt. Und dann entsteht die Erkenntnis, so wie ich, so wie die, so ich. Und das ist eigentlich meine Herangehensweise oder mein Versuch, das zu verstehen oder auch zu praktizieren. Wir sind mit Menschen ständig zusammen. Wir fühlen zwar nicht original deren Gefühle, aber wir fühlen mit. Wir haben Empathie. Da ist die Möglichkeit, durch Beobachtung einen Rückschluss darauf zu bekommen, wie andere fühlen. In meiner Frage an verschiedene Meditationsmeister in Thailand, wo ich eben genau diese Frage gestellt habe, ist mir immer wieder gesagt worden, was immer wir draußen beobachten, sehen, erkennen, wahrnehmen, muss letztendlich doch immer wieder nach innen gebracht werden, um zur Einsicht zu führen. Wenn man die Sutta so nimmt, wie es da steht, dann scheint es, weil immer ein Oder dazwischen steht, die Möglichkeit zu bestehen, Gefühle als Gefühle extern zu betrachten und das als Übung zu nehmen. Also ist kein Verweis hier darauf, dass dieser Rückschluss passieren muss. Steht einfach nur, auf diese Weise verweilt er, indem er Gefühle innerlich als Gefühle betrachtet, oder er verweilt, indem er Gefühle äußerlich als Gefühle betrachtet, oder er verweilt, indem er Gefühle sowohl innerlich als auch äußerlich als Gefühle betrachtet. Und also ich weiß durch meine eigene Erfahrung, wenn ich etwas verstehe oder verstanden habe, wenn etwas wirklich zur Einsicht wird, dann wird diese Einsicht in gewisser Weise universal. Das heißt, wenn ich ein Haar verstanden habe, dann habe ich alle Haare im ganzen Universum verstanden. Wenn ich Knochen als Knochen verstanden habe, dann ist das egal, ob das meine Knochen sind oder die Knochen vom Stefan oder vom Michael, sind alles die gleichen Knochen. Wenn ich die vier Elemente in mir verstanden habe, ich die vier Elemente da draußen verstanden. So. Also ich kann keine vollkommen zufriedenstellende Antwort geben an der Stelle. Ich kann nur darauf verweisen, wie ich damit umgehe oder welche Möglichkeiten es gibt. Der nächste Teil, da geht es dann um die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren. Also er verweilt, indem er die Ursprungsfaktoren in Gefühlen betrachtet oder die Auflösungsfaktoren oder die Ursprungs- und Auflösungsfaktoren. Wir haben eben in den Sutten gehört, die Ursprungsfaktoren von Gefühl ist Berührung. Das heißt, Gefühl entsteht aufgrund von Berührung und wir können betrachten, wenn Berührung sich auflöst, wenn Berührung zerfällt, wenn der Kontakt abreißt, löst sich auch das Gefühl auf. Aber genau da kommt ja auch wieder die Zusammenführung, sowohl Auflösungs-, sowohl Entstehungs- als auch Auflösungsfaktoren. Heißt, was entsteht, vergeht. Was immer entsteht, vergeht. Das heißt, dieser Hinweis auf die Vergänglichkeit oder die Beobachtung der Vergänglichkeit in den Gefühlen ist genau eben das, worum es geht. Weil in dem Moment, wo diese Vergänglichkeit gesehen wird, wird auch die Leidhaftigkeit gesehen. Wenn die Leidhaftigkeit gesehen wird, wird auch die Selbstlosigkeit darin gesehen. Und dieser letzte Teil dieses Refrains ist halt eben immer wieder, oder die Achtsamkeit, dass da Gefühle vorhanden sind, ist einfach in dem Ausmaß in ihm verankert, dass für bloße Vergegenwärtigung und Achtsamkeit nötig ist. Dann heißt, ich richte mein Augenmerk gar nicht so sehr auf innerlich oder äußerlich oder Entstehungsfaktoren oder Auflösungsfaktoren, sondern allein dieses, da sind Gefühle, rückt den Geist mit entsprechender Achtsamkeit und entsprechender Sammlung in die Position, wo er von diesen Gefühlen distanziert weilt. Da sind Gefühle, aber sind nicht mehr meine Gefühle. Und das ist letztendlich das, was unterm Strich dabei eben rauskommen muss, damit ich unabhängig verweile und an nichts an der Welt mehr anhafte. Weil es ist ja meine Welt. Ich habe damit angefangen zu sagen, Gefühle sind alles. Gefühle sind meine Welt. Vielleicht liegt es ja daran, dass die junge Dame gegangen ist. Ja? Weil es ist unsere Welt. Und der Buddha sagt hier, zerstört diese Welt. Gib das auf, was er am meisten begehrt, dann seid ihr frei. Ja? Nehmt euch eine 45er, schießt euch in den Kopf und dann fühlt ihr euch besser. Ja? So hört sich das an. Und das wollen wir natürlich gar nicht erstmal hören. Ja? Wir wollen ja fühlen, wir wollen ja wahrnehmen, wir wollen ja erleben. Ja? Und es spielt überhaupt gar keine Rolle, auf welcher Ebene, ob wir irgendwie grobschlächtig Gefühle erleben wollen oder ob wir feine Gefühle erleben wollen, ja? Ob wir irgendwie Punk spielen oder Didgeridoo oder ob wir irgendwie ins Kunstmuseum gehen und uns irgendwie, was weiß ich, Picasso angucken, ja? Oder ob wir uns irgendwie Heroin in die Venen drücken, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir sind abhängig von Gefühl. Gefühl ist unsere Welt. Gefühl ist alles. Alles dreht sich um Gefühl. Und die Übung ist halt eben zunächst mal überhaupt, und deshalb habe ich diese anderen kleinen Sutten vorgelesen, zu sehen, da sind drei verschiedene Gefühle. Das ist schon mal wichtig, dass es keine gemischten Gefühle gibt. Verschafft eine gewisse Klarheit. Weil dann kann ich schon mal viel umsichtiger oder viel achtsamer hinschauen, um da überhaupt eine Unterscheidung zu treffen. Und dann vielleicht auch mal neutrales Gefühl wahrzunehmen und das zu kontemplieren, zu reflektieren. Weil wenn ich das nämlich nicht tue, wie der Buddha in dieser einen kleinen Sutta sagte, dann schüre ich den Hang oder die Neigung zur Unwissenheit. Weil das eben ist friedvoll, das ist angenehm, das ist erhaben, das ist okay. So. Und solange es angenehm ist, freuen wir uns, solange es, wenn es unangenehm wird, dann, aber da ist ständig diese Rastlosigkeit, dieses Begehren ist ja genau das, was den Geist ständig hin und her reißt. Ist ja genau der Ursprung des Leidens ist eben dieses Begehren. Und Begehren richtet sich immer danach, entweder Angenehmes haben wollen zu wollen oder Unangenehmes loswerden zu wollen. Also Begehren ist nicht nur nach Angenehmem, sondern ist auch das Begehren von Unangenehmem wegzukommen. Ist beides das gleiche Begehren, ist beides die gleiche Wurzel. Und mit der entsprechenden Vorbereitung können wir dann auch wirklich so praktizieren, wie wir es eben auch in diesen Vorträgen unserer Meister aus Thailand beispielsweise hören oder lesen können, die ja alle oder die meisten davon mit Vedana praktiziert haben. Also ich möchte sagen, mehr als die Hälfte der verwirklichten Meister sind zu Erkenntnis gelangt, indem sie sich Dukkha Vedana angeguckt haben. Die sind nicht dahin gekommen, indem sie sich Sukha Vedana angeguckt haben. Also die haben sich also unangenehmes Gefühl angeguckt, mit der entsprechenden Vorbereitung von Samadhi, dass sie eben genau diesen Schritt machen konnten oder dass dieser Schritt entstand aufgrund der Vorbereitung und Bedingungen, dass eben Gefühl Gefühl ist der Geist, der Körper ist der Körper. Der Körper ist nicht Gefühl, der Körper ist nicht der Geist ist nicht Gefühl, Gefühl ist nicht Geist. Geist ist nicht Körper, Körper ist nicht Geist. Diese drei Realitäten von Gefühl, angenehm, unangenehm, neutral, Körper, vier Elemente und Geist als dem Element des Wissens sind drei separate Realitäten, die mit der entsprechenden Vorbereitung auch so separat voneinander wahrgenommen werden können. Und dann kann ich neutral ein Gefühl als Gefühl beobachten. Das ist nicht mehr mein Gefühl und deshalb ist es auch egal, ob es schmerzhaft oder angenehm ist. Das ist dann in dem Moment Gefühl und das ist manchmal angenehm, das ist manchmal unangenehm, das ist manchmal neutral. Und da ist ein Körper, aber das Gefühl ist nicht im Körper. Der Körper ist nicht im Gefühl. Der Körper ist der Körper, Gefühl ist Gefühl, Geist ist Geist. Und das ist genau der Punkt in unserer Praxis, wo wir hinkommen müssen, weil sonst, solange wir diese drei zusammenschmeißen, können wir nicht wirklich Einsicht gewinnen. Das ist mein Körper, das ist mein Gefühl oder noch schlimmer, mein Körper tut weh. Dem Körper ist das völlig egal. Dem Körper tut überhaupt nichts weh. Der Körper ist vier Elemente, der weiß nichts, der kann nichts. Dem Gefühl ist das auch völlig egal. Angenehmes Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl beschwert sich nicht darüber, dass es unangenehm ist. Genau wie der Geist sich nicht über ein unangenehmes Gefühl beschwert und auch nicht über ein angenehmes Gefühl freut. Dem Geist ist das vollkommen egal. Geist ist einfach nur die Fähigkeit zu erkennen, zu wissen. Der Geist weiß, das Gefühl fühlt, der Körper ist Körper. Wo ist das Problem? Was ist das Problem? Das Problem liegt eben in diesen Neigungen zu Begehren oder in dieser Neigung zu Aversion oder in der Neigung zu Unwissenheit. Das heißt, diese Neigungen, die zu diesem Begehren oder zu der Aversion, also zu Gier, Hass und Verblendung führen, zu den drei Hauptkilesa oder Wurzeln allen Übels, die sind das Problem. Wenn der Geist neutral ist, wenn der Geist gesammelt ist, dann sind diese drei Kilesa zwar immer noch latent da, aber sie sind zumindest erstmal so weit unterdrückt oder in den Hintergrund geraten, dass wir überhaupt erstmal die Gelegenheit haben, wirklich Gefühl als Gefühl betrachten zu können. Und diese feinen Unterscheidungen treffen zu können zwischen weltlichem und nicht-weltlichem oder spirituellem Gefühl. Ich glaube, das Wort ist Amisa und Niramisa. Also weltlich und nicht-weltlich ist eigentlich die korrekte Übersetzung, wenn vorausgesetzt ist, das richtige Pali-Wort. Amisa und Niramisa. Weltlich und nicht-weltlich. Und es ist schön zu sehen, wenn diese nicht-weltlichen Gefühle beginnen, mehr und mehr in uns zu entstehen, weil die eben diesem weltlichen, angenehmen Gefühl etwas entgegensetzen können. Und deshalb ist das auch so wichtig, dass der Buddha hier in diesem ja doch zentralen Teil der Satipatthana Sutta genau eben darauf verweist, weil ohne dieses Bhiti, ohne dieses Sukha, ohne Pamoja, ohne all diese freudigen, glücklichen, zufriedenen, beruhigenden spirituellen Gefühle ist überhaupt gar keine Praxis möglich. Wenn wir die nicht haben, wenn wir kein spirituelles, angenehmes Gefühl haben, um diesem weltlichen, angenehmen Gefühl etwas entgegenzusetzen, dann können wir einpacken. Das heißt, dieses graduelle Training, dieses stufenweise Training, was der Buddha lehrt, ist ein Training, wo er uns Schritt um Schritt um Schritt an diese heilsamen, spirituellen, angenehmen Gefühle heranführt. Das erste angenehme Gefühl entsteht dadurch, dass ich Dana gebe, dass ich großzügig bin, dass ich mitgebe, dass ich mich nicht ins Zentrum stelle, sondern bereit bin, von meinen Errungenschaften, rechtlichen Errungenschaften, etwas mitzugeben. Das ist ein angenehmes Gefühl, ist vielleicht immer noch im weitesten Sinne weltlich, aber es führt zumindest in die Richtung. Oder das Gefühl, angenehme Gefühl, was dadurch entsteht, Ethik, einen ethischen Lebenswandel zu führen. Oder das angenehme Gefühl, was durch Sinneszügelung entsteht. Wenn ich mir nicht mehr die Kante gebe, so heftig, wie ich das vielleicht früher gemacht habe, und mir gewisse Sinnesinputs eben nicht mehr gebe. Das heißt, ich nehme den Kontakt weg, ich nehme die unmittelbare Ursache für Gefühl, reduziere ich, indem ich Sinneszügelung praktiziere. Das heißt, die Berührung und der Kontakt, der in der Regel endlos vielfältig sein kann, den reduziere ich zumindest auf ein Level, wo ich das schon mal ein bisschen besser unter Kontrolle kriege. Und dann kann ich erstmal anfangen, Achtsamkeit zu entwickeln. Dann fängt erstmal an, der Geist überhaupt Achtsamkeit zu entwickeln. Wenn ich keine Sinnszügelung habe, keine Sinneskontrolle ausübe, wenn ich mir alles gebe, was da irgendwie reinkommt durch die Sinne und da überhaupt gar nicht diskriminiere, und ständig hin und her gerissen bin zwischen den Dingen und überhaupt da gar nicht praktiziere oder reflektiere oder mir die Sachen wirklich genau angucke, geschweige denn die Ursachen versuche zu ergründen, dann kann ich gar keine Achtsamkeit entwickeln. Da sagt mir irgendjemand, das geht hier rein und geht da wieder raus, weil ich mit meinen Gedanken eigentlich schon wieder ganz woanders bin. Also ich rede jetzt von jemandem, der wirklich einen ziemlich niedrigen Level von Sati hat. Aber auch bei den sogenannten tollen Praktizierenden findet man halt immer wieder Lücken, wo die Achtsamkeit halt eben ausläuft oder austritt. Und das ist halt ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Praxis, diese Lücken zu stopfen, wo uns die Achtsamkeit flöten geht. Weil diese Bemühung, beständig in der Gegenwart zu verweilen, achtsam, eifrig, achtsam, wissensklar. Oder eifrig, wissensklar und achtsam, in welcher Reihenfolge auch immer, die rechte Anstrengung zu machen, den Geist heilsam zu halten, klar bewusst zu sein, was da im Moment der Inhalt meines Geistes ist, und die Weisheit zu besitzen, die mir über diesen Inhalt meines Geistes oder den Inhalt meines Erlebens überhaupt Aufschluss gibt, ob das nun förderlich, unförderlich, heilsam, unheilsam ist, etc. Und die rechte Anstrengung ist die, die dann dagegen macht oder dafür. Wenn es gut ist, dann strenge ich mich an, das zu entwickeln. Wenn es schlecht ist, wenn es negativ ist, wenn es unheilsam ist, dann tue ich was dagegen. Wenn ich diese rechte Anstrengung nicht habe, da kann ich noch so achtsam sein, das nützt mir nichts. Wie ich immer gerne sage, ich kann völlig achtsam jetzt dem Sascha ein Loch in den Kopf schießen. Völlig achtsam dabei. Total achtsam. Nicht richtig achtsam, denn es ist ja wie in Zeitlupe, so wie in den Hollywood-Filmen. Platsch. Aber meine Weisheit hat mich halt im Stich gelassen, weil fühlt der Sascha sich bestimmt nicht so gut, wenn er ein Loch im Kopf hat. Also da ist eine Menge zu beobachten. Ich hoffe, das ist rausgekommen durch diese paar Sutten auch, weil es gibt zwar nur diese drei Gefühle, aber plötzlich werden es 6 Gefühle. Und dann werden das mal 12 und irgendwann sind das auch mal 108 beim Buddha. Also diese Nuancen und Facetten und Unterschiede, über die wir Gewahrsein entwickeln können, die sind phänomenal. Und je achtsamer oder je geistesgegenwärtiger, je klarer ich bin, je gesammelter der Geist ist, umso mehr sehe ich in so einem Gefühl. Und es ist faszinierend, ein Gefühl als Gefühl zu beobachten und zu betrachten, ohne mich damit so wie sonst zu identifizieren. Weil erst dann kann das Gefühl sich entwickeln, wie es will. Ich hab kein Interesse mehr, das zu verändern. Ich habe kein Interesse mehr, das zu manipulieren. Ich muss da nicht dran rumfummeln. Ich kann das Gefühl einfach so sein lassen, wie es ist. Und dann sehe ich, wie sich das von alleine verändert. Und dann sehe ich die Ursprungsfaktoren. Ich sehe die Auflösungsfaktoren. Ich sehe sowohl Auflösungsfaktoren als auch Entstehungsfaktoren. Ich sehe, wie das gar nicht anders sein kann. Das, was entsteht, auch wieder vergeht. Ich sehe, wie innen so außen, wie außen so innen. Und das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Und wenn dann auch eine Einsicht entsteht, dann sammelt sich der Geist aufgrund dieser Einsicht. Und das ist eine Art der Sammlung, die erhabener ist als die Sammlung, die durch reine Samatha-Übung entsteht. Okay. Ja. Samadhi ist Samadhi, kann man sagen. Jhana ist Jhana. Schon richtig. Aber da ist doch noch ein anderer Geschmack dabei, genauso wie das Samadhi wird vielleicht entsteht durch Metta, einen etwas anderen Beigeschmack hat, als der Samadhi wird entsteht durch meinetwegen Karuna oder durch Anapanasati. Da sind schon Unterschiede. Und das ist spannend und interessant und faszinierend, diese Unterschiede herauszustellen, zu erleben, wie die unterschiedlich sein können. Und das Schöne ist, das macht uns dann eben auch mehr Mut. Wir haben ja nicht mehr so eine Angst vor unangenehmen Gefühlen. Wir können dann auch mal unangenehme Gefühle viel besser ertragen. Das ist nicht mehr so wichtig. Das kann ruhig mal wehtun, weil das ist halt ein unangenehmes Gefühl. Das ist völlig legitim. Das ist Teil meines Daseins, Teil dieser Existenz. Wo angenehme Gefühle sind, sind auch unangenehme Gefühle. Unangenehme Gefühle sind, also wie ein Mönch mal gesagt hat, ein angenehmes Gefühl ist nur der Zustand zwischen zwei unangenehmen Gefühlen. Und ein unangenehmes Gefühl ist nur der Zustand zwischen zwei angenehmen Gefühlen. Das heißt, je angenehmer das Gefühl jetzt ist, umso schlechter fühle ich mich, wenn der Kontakt abreißt und dieses angenehme Gefühl aufhört. Je mehr ich mich emotional an dieses angenehme Gefühl binde, umso mehr weh tut es, wenn das angenehme Gefühl plötzlich weg ist. Und genauso umgekehrt, wenn ich lange, lange schmerzhafte Gefühle erdulden muss aufgrund irgendeiner Krankheit und das ist plötzlich weg, wie so ein Zahnschmerz, der plötzlich weg ist, oder so ein Kopfschmerz, der plötzlich weg ist, oder so ein Rückenschmerz, der plötzlich weg ist, dann bin ich total high. Obwohl das eigentlich gar nicht so toll ist. Aber im Vergleich, und wir sind ja, unser ganzes Erleben beruht ja auf dieses Vergleichen. Wir vergleichen ja ständig. Wir vergleichen ständig. Also Gefühl wirklich ein ganz zentraler, wichtiger Teil der Praxis. Sind alle wichtig, aber es ist genau wie, ist eigentlich noch, weil ist halt immer da. Es hat immer irgendein Gefühl. Und genau wie ich gesagt habe, wie wichtig das ist, Essen, mit Essen richtig zu praktizieren. Und wir müssen jeden Tag essen. Wenn ich Nahrung verstanden habe, bin ich ein Anagami. Habe ich mit dieser Welt nichts mehr zu tun. Wenn ich Ahara verstanden habe, habe ich in den anderen Vorträgen, glaube ich, irgendwann mal gesagt, der Buddha gesagt, wenn Ahara, Nahrung, verstanden ist, wirklich verstanden, genau wie der Buddha hier in der Sutta sagt, Gefühl, vielleicht den Vers nochmal zum Abschluss und dann reicht es auch. Wer angenehm als leidvoll sah, als Stachel das, was schmerzhaft ist, vergänglich, was da friedvoll ist, wo weder Glück noch Schmerz besteht, der ist ein Mönch, der richtig sieht. Er hat Gefühle ganz durchschaut. Wer die Gefühle ganz verstand, ist triebfrei schon in diesem Sein, im Dhamma standhaft, unbeirrt, wenn er den Körper niederlegt, als Wissensmeister höchster Art ist er nicht mehr berechenbar. Da gibt es keine Gefühle mehr. Keine. Einer kann das mehr. Ewang. Arahang Samma Sambundo Makawa Bunnang Bhagavantang Abhivadini Suakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami